Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1HF Talk Radio. Wir bitten, die kleine Verspätung zu entschuldigen und legen gleich los. Offene Talk Radio Show heute Nacht. Das heißt, ihr könnt euch bei mir hier melden zu jedem Thema, über das ihr euch gerne unterhalten wollt, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Meine Telefonnummer 0180 5678 111. Angerufen hat Jens und Jens ist 30 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Jens. Ja, mein Thema ist, ich bin transsexuell und habe da meine Probleme und habe auch schon mal versucht, mich selbst zu operieren. Wie bitte? Ja. Du hast versucht, dich selbst zu operieren? Ja. Jetzt muss ich mal fragen, lebst du in einem weiblichen oder in einem männlichen Körper? Ich lebe im männlichen Körper. Mhm. Nennst dich auch Jens, was mich wundert, weil Transsexuelle dann gerne sich auch so nennen, wie sie gerne sein möchten. Ja, stimmt schon. Ja, eigentlich, ja, ich hasse total meinen ganzen Körper. Wie? Du hast deinen Körper? Ja, total. Jetzt erzähl mir bitte, wie du versucht hast, dich selbst zu operieren. Ja, ich habe mir Nadel und Faden genommen und habe versucht, meine Hoden und so abzuklemmen. Naja, und nach einer Zeit hat das so geblutet, da habe ich natürlich wieder alles rausgemacht, ne? Wie Nadel und Faden? Ja. Du hast mit der Nadel deinen Hodensack durchstochen? Ja. Und das hat dann so doll geblutet. Also entweder bist du bekloppt oder du bindest mir Himbeeren auf. Nein, das ist wirklich ernsthaft jetzt. Ich habe da auch meine starken Probleme mit. Ne? Ja, ich habe mit meinem Arzt darüber gesprochen und ja, und der ist gleich, ja, und der hat mich gleich eingewiesen in der Psychiatrie. Ne? Mhm. Ja. Wann war das? Das war letztes Jahr. Und was ist resultiert aus diesem Aufenthalt in der Psychiatrie? Ja, darüber sind die auch gar nicht drauf eingegangen. Also die Unterbringung war nur, dass ich mir nichts weiter selbst antue und ich habe da auch noch einen Selbstmordversuch gemacht und mit Tabletten und ja. Also man hat in der Psychiatrie nicht über deine Transsexualität gesprochen? Nein, überhaupt nicht. Was man ja eigentlich hätte tun müssen. Ja, das habe ich auch gehofft und ich habe da auch meine Probleme und ich bin mint total auch wieder in einer totalen Krise, dass ich mint alles ankotzt. Und du bist 30 Jahre alt. Ja. Seit wann meinst du denn oder weißt du für dich, dass du transsexuell bist? Also ich habe früher in der Kindheit schon habe ich schon gerne Röcke angezogen und so. Mhm. Und also richtig bewusst wurde es mir erst so mit 15, 16. Mhm. Ja. Jetzt schleppst du das dann 15 Jahre mit dir herum. Ja. Ja. Warum hast du, oder ich weiß es ja gar nicht, hast du irgendwann mal versucht, professionelle Hilfe zu finden, zu bekommen? Ja, durch meinen Hausarzt, aber der konnte mir auch nicht weiterhelfen und... Warst du mal in einer Selbsthilfegruppe von transsexuellen Menschen? Nee. Warum nicht? Ja, weil ich Probleme habe, jetzt so mit anderen über meine Probleme zu sprechen. Aber genau das ist ja der Grund, weswegen Menschen sich in Selbsthilfegruppen finden. Transidentitas heißt das, glaube ich, bundesweit organisiert. Hm. Ich habe mir mal was schicken lassen aus Frankfurt, dass so ein Verein für Transsexuelle. Mhm. Und die haben mich auch mal eingeladen zu solcher Veranstaltung, wo auch Professoren da Reden anhalten, aber ich konnte mir da auch nicht den Aufenthalt, weil das über 2 Tage ging. Mhm. Und lebst du denn in der Nähe einer größeren Stadt? Nee, ich wohne auf einem kleinen Dorfe, wo das natürlich, was soll ich sagen, ja, das ist mir klar. Wo jeder über jeden reden. Mhm. Wie ist denn überhaupt dein sexuelles Leben bisher verlaufen? Tja. Hattest du Beziehungen? Ja, ich hatte zuletzt jetzt, weil ich gedacht habe, vielleicht ist das ja nur eine Spinnerei oder sonst wie was. Ich habe eine Freundin gehabt, aber ich war so unter psychischem Druck, wo ich die Freundin hatte. Mhm. Ich konnte den innerlichen Druck gar nicht mehr aushalten. Ne? Mhm. Mhm. Ne? Und da habe ich mich nur selbst mitgeschaut. Hast du mit dem Körper, in dem du lebst, irgendwann mal eine für dich befriedigende sexuelle Erfahrung gemacht? Ich habe mal einen Homosexuellen als Freund gehabt und habe mich da aber nicht als Mann gesehen, sondern als Frau, ich da als Frau liege. Mhm. Ja. dieser drastische Eingriff, von dem du gerade erzählt hast, dass du deine Hoden mit einem Bindfaden versucht hast abzuklemmen und na, was auch immer da alles passiert ist, bist du wieder gesund daraus hervorgegangen oder? Naja, es waren ein paar bisschen dick und geschwollen und ein paar Blutergüsse und aber beim glaube Neurologen war das, wo ich noch war, da war aber nichts festzustellen, dass da jetzt irgendwie. Wer weiß überhaupt von deinen Problemen? Also meine engsten Freunde. Zu denen ich hundertprozentigen Vertrauen habe, wo ich auch sagen kann, das sind Freunde. Und Freunde habe ich nicht viele, was also ich unter meinen Freunden nennen kann. Ja, aber immerhin, du hast jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Ja. Ja, was machst du beruflich? Also ich bin, weil ich durch meine auch psychische Krankheit, bin ich, also es ist jetzt läuft jetzt ein Rentenantrag. Mhm. Was heißt psychische Krankheit? Hast du auch eine psychische Krankheit? Ich bin seelisch, habe eine seelische Behinderung. Eine seelische Behinderung? Ja, ich bin 50% schwerbehindert. Ja. Bist du denn in Behandlung bei einem Psychiater, beim Psychologen? Nein. Wenn ich Probleme habe oder sonst wie, dann gehe ich zu meinem Hausarzt. Mhm. Ja. Jens, also ich finde, dass du ganz dringend Hilfe brauchst. Ganz dringend psychologisch-psychotherapeutische Hilfe. Und du solltest diese Hilfe bekommen von jemandem, der sich in diesem Bereich Transsexualität sehr gut auskennt. Deshalb möchte ich dich gerne jetzt an meine Psychologin verweisen, die dir wiederum Adressen wird vermitteln können, an die du dich wenden kannst. Du hast einmal etwas ganz Wahnsinniges gemacht. Ich hoffe, dass das nie wieder passiert. Deswegen bin ich der Auffassung, dass du in gute Hände gehörst. Bei einem Menschen, der sich auskennt mit dem Phänomen, das dich halt betrifft. Hast du da Scham, dich einem Psychologen zu öffnen? Ja, weil fremde Personen, da habe ich sowieso meine Probleme mit. Jetzt am Telefon ist es was anderes, aber wenn ich dem jetzt gegenüberstehe. Ja, aber sieh das einfach mal, das ist dessen Job. Das ist genauso, als wenn du zum Arzt gehst. Der hat's gelernt, der kriegt dafür Geld und der macht den ganzen Tag nichts anderes. Na, ich war schon oft so in so viel Kliniken und habe gesagt, mir immer Hoffnung gemacht und dann war es doch wieder nicht. Ich glaube ganz einfach, dass du bei den falschen Leuten warst, mit dem Problem, was du hast. Oder man hat dann dieses Problem vollkommen ignoriert. Hm. Jens, du kennst vielleicht das Verfahren. Leg bitte jetzt auf und du wirst von meiner Psychologin, der Petra, zurückgerufen. Ja. Und die wird dir die entsprechenden Adressen in Sachen Transsexualität vermitteln. Hm. Und dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute und mach nicht mehr so Dummheiten, Mensch. Es gibt andere Wege, die dir vielleicht wirklich helfen können. Ja, und dann danke ich dir nochmal und deine Sendung ist toll. Dankeschön, Jens. Alles Gute dir. Jo, tschüss. Danke. Tschüss. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Herzlich willkommen, Rainer. Und Rainer ist 38. Ja, wir hatten doch schon mal das Vergnügen. Letzten Mittwoch, kannst du dich erinnern? Ja, der Name sagt mir noch nichts, du musst mir das Thema sagen. Ja, ich bin heute der mit meiner Ziege Alfred. Ich habe jetzt eine 4 Wochen alte Ziege. Ja. Und die lebt bei mir hier im Haushalt mit. Morgens lasse ich sie raus, wenn sie ihre Flasche bekommen hat. Dann darf sie nach draußen. Dann kommt die weiße Ente vom Hof, kommt rein. Ja. Die hier fressen haben. Ja. Und so weiter und so fort. Dann habe ich noch so eine alte Oma, also Schätzelein, die Katze. Ja. Die ist auch da. Jetzt ist mir nicht klar, warum du heute angerufen hast, Rainer. Das ist doch ziemlich ungewöhnlich, weil die Leute, die gucken immer so, wenn ich mit der morgens zur Bude gehe und so. Mit der Ziege? Mit der Ziege. Die kleine Ziege geht mit zur Bude einkaufen. Man kann es den Leuten ja nicht verübeln. Auch ich würde gucken, wenn du mit deiner Ziege zur Bude gingst. Ja, ist ziemlich lustig. Ja. Oder in der Bonbonbude dann halt bei der Zeitung holen und Zigaretten holen halt. Ja. Die Ziege vor die Bonbon-Auslage da mal. Du hast die Ziege an der Leine, ne? Nein, die läuft. Die läuft so. Ah, ja. Nein, wenn die mich mal 5 Minuten nicht sieht, dann schreit sie schlimmer wie ein kleines Kind. Und morgens um 6 Uhr steht man auch schon stramm. Die braucht natürlich ihre Flasche. Und bis man das, sind natürlich so Sachen, aber ich kann jedem nur empfehlen, der also eine Tierader hat, sich mit Tieren zu beschäftigen. Und vor allen Dingen sich eine Ziege zuzulegen. Ja, oder eine Katze. Oder eine Ente. Ja. Bei mir auf dem Hof. Wie heißt die Ziege? Die Ziege. Ziege namens Alfred. Alfred Tetzler. Alfred. Tollpatschiger Name. Ja. Die Ziege hat den Namen Alfred. Ja. Und am Montag dieser Woche war auch hier dieser Fernsehsender, wie nennt es, Brisant. Mhm. Die waren hier und haben auch gefilmt. Mhm. Weil du ja so gerne mal gesagt hattest, beim letzten Gespräch, letzten Mittwoch, du möchtest mich mal mit meinem ganzen Kram sehen. Ja. Wirst du das wohl sehen können in der Sendung Brisant? Und wann wird die ausgestrahlt? Die soll diese Woche ausgestrahlt werden. Die waren am Montag da. Die kommen ja von Essen, dieser Film. Ja, du weißt nicht genau das Datum? Das Datum nicht. Sie wollen mich zurückrufen. Ah, ja. Die hatten mir auch ein Band. Also Brisant in der ARD läuft ja immer, ich glaube, am späten Nachmittag. Ja, so 17 Uhr kommt das immer so. Und da kann man dann Rainer und Alfred sehen und die diversen anderen Tiere auch. Ja. Ich muss mich eigentlich nochmal vom letzten Mal bedanken, vom letzten Mittwoch. Man wird Alfred übrigens auch in der Öffentlichkeit demnächst sehen. Mhm. Da hatten wir letztes Mal Mittwoch drüber gesprochen. Letzten Mittwoch. Du erinnerst dich garantiert an mich. Ich war doch der mit diesen ganzen DDR-Menschen, die dieses Treffen machen für Behinderte. Ja, ja, klar. Du erinnerst dich. Ja, klar, ja. Und da hatten wohl am Donnerstag sehr viele Leute bei euch angerufen, die mich mal sprechen wollten. Mhm. Man hat meine Nummer nicht weitergegeben. Mhm. Und ich möchte das hiermit euch sagen, man kann mich, ihr dürft meine Nummer ruhig weitergeben. Das ist okay. Wenn einer ein Problem mit Tieren hat, ja, oder halt. Jetzt ist mir nicht klar, Rainer, weswegen du mich hast sprechen wollen. Du hast mir das von Alfred erzählt, das ist sehr nett von dir. Richtig, ja. Aber das war's dann auch jetzt, ne? Ist eigentlich eine schöne Sache. Ist eine schöne Sache. Da würde ich sagen, grüß herzlich Alfred von mir. Ich freue mich, dass wir uns nochmal gesprochen haben und jetzt belassen wir es dabei. Okay? Genau. Okay, tschüss. Sina, 18 Jahre alt. Ja, schönen guten Morgen. Ja, morgen. Die Ziege Alfred. Hast du auch eine Ziege? Nee, ich habe keine Ziege. Ich habe aber ganz andere Haustiere, aber die brauche ich jetzt nicht alle. Um was geht's? Ja, und zwar geht's bei mir um Oralsex. Um Oralsex? Ja. Ja, dein Thema ist Oralsex. Genau. Mhm. Und was da im Speziellen? Ja, und zwar hätte ich einen Tipp abzugeben. Ein Tipp? Ein Tipp von einer netten jungen Frau namens Sina, 18 Jahre. Ja. Sie möchte euch Mädels draußen im Lande jetzt belehren. Ja. Oder einen Tipp geben. Genau. Und zwar, bei dir war ja schon öfters das Thema in der Sendung halt auch Oralsex. Ja. Und da habe ich halt so mitgekriegt, dass viele Frauen das irgendwie nicht machen wollen und halt eklig finden und sonst irgendwas. Mhm. Und ja, mein Tipp wäre folgender, damit es einfach besser schmeckt, ja. Wenn der Mann vorher, so eine Stunde, dreiviertel Stunde vorher, einfach Himbeersirup trinkt. Nein. Ananassaft. Was? Ananassaft. Ananassaft? Ja. Ehrlich? Ja, dann schmeckt es viel besser. Dann schmeckt es auch so süßlich und so. Also ich habe halt so mitgekriegt jetzt. Ja, das ist wirklich so. Ist das wirklich wahr? Ja. Ananas? Warum gerade Ananassaft? Ja, ich weiß nicht. Da bin ich jetzt, das ist mir eben aufgefallen. Ja, mein Freund hat eben Ananassaft getrunken. Zufällig oder wie? Ja, das war zufällig. Und dann habe ich das einfach gemerkt eben, dass es da irgendwie ganz anders schmeckt, wie wenn man vorher irgendwie was trinken war und der hat Bier getrunken oder so. Also mir ist das halt so fade und abgestanden und überhaupt nicht gut und so. Und dann der anderen, und das machen wir jetzt fast immer so. Immer mit Ananassaft. Also ja, bei euch läuft halt überhaupt nichts, wenn nicht vorher ein Kasten Ananassaft eingekellert wurde. Naja, also halt so, ich weiß nicht, so ein Liter oder sowas soll schon sein ungefähr. Dass er das vorher trinkt. Ein Liter Ananassaft, bevor ich in die Kiste gehe. Ja. Ja, das ist ja schon eine, muss man nicht auf einmal trinken, aber so halt so eine Stunde vorher ungefähr halt mal anfangen und so. ihr habt aber nicht experimentiert mit anderen Säften. Kirschsaft, Himbeersaft, wie gesagt. Halt Hauptsache irgendwie süß, vor allem irgendwie was süß. Wie ist es denn bei Cola? Ein Liter Cola? Weiß ich jetzt nicht so, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Oder wenn wir ein Liter Wodka trinken, dann wirst du arme besoffen, oder wie? Nee, das glaube ich nicht, aber dann ist es auf jeden Fall ziemlich fad, glaube ich. Ja. Also ihr macht gute Erfahrungen mit Ananassaft. Ja. Jetzt werde ich euch draußen fragen, ob ihr da diesbezüglich auch schon mal Erfahrungen gemacht habt. Wenn ihr Erfahrungen gemacht habt, bitte teilt es mir und uns mit. Wir sind alle wissbegierig. Ja, das würde mich auch mal interessieren, ob noch mehrere Leute schon rausgefunden wie haben. Wie ich mein Publikum kenne, haben sehr viele diesbezüglich schon experimentiert und wählen sich jetzt schon die Finger wund, um es mir zu erzählen. Ja. Sina, du bleibst aber dran. Aber das ist wirklich ein guter Tipp. So. Also, ich habe wirklich gemerkt, schmeckt viel besser. Ja. Das versüßt dir dann im wahrsten Sinne des Wortes den Oralsex. Ja, genau. So soll es auch sein. Du bleibst bei uns, ne, am Gerät. Ja, natürlich. Und so fast jeden Abend. Und wir harren der Dinge, wer da noch anruft und uns vielleicht das eine oder andere erzählt. Und kann ich noch kurz jemanden grüßen? Nur weil du es ganz bist. Ganz kurz und nur eine Person. Und zwar grüße ich ganz, ganz lieb den Knötsch. Den Knötsch? Ja. Ich frage... Ich möchte jetzt aber nicht mehr drauf eingehen. Okay, alles klar. Tschüss, Ina, danke. Tschüss. Okay, ciao. Ananassaft. Elisabeth, 53. Hallo. Ich höre ein Brummen. Hallo. Elisabeth. Hallo? Ja. Hallo? Ja, ich bin dran. Ja, 53 Jahre bist du. Ja. Und du hast mich angerufen. Ja. Gehst du noch bitte näher an den Telefonhörer? Ja, ich bin eigentlich ganz nah dran. Jetzt ist es schöner, ja. Was ist dein Thema? Kannst du mich hören? Ja. So, mein Thema ist, um überhaupt mal durchzukommen, liebe Domian, du sprichst immer von Analverkehr. Ich spreche da überhaupt nicht von, meine Anrufer sprechen davon. Gut, ja. Alles klar. Du findest das gut. Wie bitte? Du findest das gut. Was finde ich gut? Ja, ich weiß nicht, komme ich nicht durch oder was? Die Frage ist mir nicht klar, ob ich Analsex gut finde oder was? Ja, nee, die Gäste, die bei dir immer anrufen, die finden das sehr toll. Die finden das ja gut. Bist du betrunken? Nö, ne? Nein. Nein. Dann formulier doch mal ganz einfach dein Thema, weswegen du mich sprechen möchtest. Ja, es geht um Anal. Mhm. Und was möchtest du dazu sagen? Ich möchte dazu sagen, ja, dass ich das eigentlich nicht so besonders gut finde. Mhm. Ich wollte einfach nur mal durchkommen und wollte dazu sagen, dass du das Thema immer ganz toll findest. Ja. Und ich finde es nicht so besonders toll. Du vernachlässigst manchmal Leute, die was anderes über dich reden wollen, also ernstere Gespräche, die vernachlässigst du. Und wenn es um Sex geht, Analverkehr oder sonstiges, dann findest du das ganz toll. Obwohl ich dich immer, also seit, ich guck dich immer an, ne? Jede Nacht. Also wir haben ja... Habe ich dich immer ganz toll gefunden. Mhm. Aber seitdem das mit dem Sex immer bei dir ist, mit Analverkehr und... Naja, so oft kommt es ja nun nicht vor. Bitte? Ich sage, so oft kommt das ja nun nicht vor, doch, dieses spezielle Thema. Doch, es kommt sehr oft vor. Aber wir haben ja nun weiter immer auch sehr, sehr ernste Sachen. Nein, ne? Es ist nur, Domian, ich mag dich wirklich. Also, ich gucke mir jede Sendung von dir an. Weißt du, Elisabeth, diese Sendung, das funktioniert hier ja so, dass wir eben über das reden, über das ihr, mein Publikum, reden wollt. Ja. Und wenn wir halt manchmal ein bisschen mehr Sex hier haben, dann liegt es daran, weil die Leute zu dem Thema anrufen. Es gibt ja auch ganz andere Tage, wo wir überhaupt nicht über dieses Thema reden. Ja, aber ich habe in der letzten Zeit so irgendwie das Gefühl, dass du also nicht auf die Leute ein... Ich habe also... Dass du... nicht auf das Thema der anderen Leuten eingehst, wenn sie andere Probleme haben. Wenn dem so wäre, dann würde mir das ja... Dann, also wenn das so wäre... Dann, also wenn das so wäre, dann tut mir das ja leid. Das darf natürlich nicht sein. Ich glaube, es ist nicht so. Ich bemühe mich wirklich, mit jedem Thema sehr ernst zu nehmen. Aber ich nehme deine Kritik jetzt auch ernst und habe sie auf jeden Fall vor Augen. Das war der Grund deines Anrufes, die Kritik zu formulieren, oder wie? Bitte? Das war der Grund deines Anrufes, die Kritik zu formulieren. Ja, genau. Ja. Das wollte ich mal sagen, weil du immer sehr schnell abblockst, wenn ein anderes Thema drauf ist, ne? Also, finde ich eigentlich nicht. Wehre ich mich jetzt auch gegen... Nee, nein, Elisabeth, finde ich nicht. Also, sehe ich eigentlich nicht so, dass ich abblocke, wenn es um ein anderes Thema geht. Okay. Also ich hab beim besten Willen... ich finde es zum Beispiel ganz toll. Ich finde dich wirklich toll. Mhm. Ich habe dich immer toll gefunden, aber in der letzten Zeit oder was du da mit Analverkehr. Ich habe dich jetzt angerufen. Okay. Das finde ich nicht so besonders gut, ne? Ich habe es verstanden. Hast du verstanden? Und wir verabschieden uns jetzt, okay? Ja. Okay, tschüss, Elisabeth. Ciao. Ist das so? Ich finde nicht. Also ich bemühe mich wirklich, jeden ernst zu nehmen und wir unterhalten uns über jedes Thema oder über fast jedes Thema auch ausführlich. Borim, 20 Jahre alt. Hi. Ja, hallo, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Also ich bin ein Kosovaner, so wie man uns nennt, aus der Kosovo, Albaner. Du bist Albaner? Genau, aus dem Kosovo. Ja. Und jetzt, also ich habe, wie gesagt, ich habe auch mit ihr, mein Kollege, jetzt geredet, dass ich gestern mehrmals versucht habe, mit ihnen zu reden, weil da waren auch eine junge Dame und danach eine Frau, die, ja, die ihr Verwandte oder eine war mit ihr Freundin da unten, also den, dem... Der Sohn war unten und der Freund, genau, ja. Genau, mhm. Und die andere sagte auf ihren Sohn. Und das hat mir wirklich so... Also ich könnte eher Gefühle fühlen, so selber, weil ich bin ja auch in solcher Situation jetzt, weil meine Eltern jetzt, wo sie vorher gewohnt haben, also dort ist alles zerstört, es existiert kein Leben dort mehr, aber sie sind jetzt also geflogen in der Hauptstadt Pristina. Deine Eltern sind geflohen? Also von der vorherigen Ortschaft, jetzt sind die in Pristina, ja, aber zurzeit habe ich keinen Kontakt mit ihr. Also ja, ich habe schon mal mehr versucht heute, aber es war ohne Erfolg. Das heißt, du hast natürlich auch Angst um das Leben deiner Eltern? Ja klar, das ist selbstverständlich. Und wie kommt es, Boren, dass du hier in Deutschland bist? Wie bitte? Wie kommt es, dass du hier in Deutschland bist? Also ich bin vor 3 Jahren in Deutschland gekommen. Mhm. Wie kam das, dass du hierher gekommen bist? Also ich bin einfach so gekommen, mhm, danach habe ich Arbeit gefunden und mhm, ich arbeite hier. Und mhm, also erst dann, als ich in Deutschland gekommen bin, habe ich überhaupt kein deutsches Wort gewusst. Aber mhm, jetzt, also zur Zeit, und habe ich immer nur mit Deutsch gearbeitet, mhm, mit Deutsch gewohnt, sozusagen Nachbarn. Also jetzt klappt das ja schon gut mit der deutschen Sprache. Bitte? Ich sage, jetzt klappt es ja schon gut mit der deutschen Sprache. Sie sagen auch das. Ja. Viele Deutsche sagen das zu mir, aber ich finde es nicht, dass ich genug Deutsch kann. Ja, ja, aber es ist schon ganz okay. Naja. Erzähl mir doch mal bitte, was deine Eltern das letzte Mal, als du mit ihnen telefoniert hast, was sie gesagt haben. Na, sie sagten auf mich, weil sie wissen, dass ich aufgeregt bin und sie machen auch auf mich Sorgen, verstehen Sie? Und sie sagten das zu mir immer, uns geht es gut, also mit meiner Mutter, wenn ich rede auf Telefon, mhm, oder mit meinem Vater. Sie sagen immer zu mir, es geht uns gut, obwohl, also Gott sei Dank, die sind, also die waren zumindest bis letzte Woche gesund. Ich hoffe und ich finde, mhm, dass sie sind auch heute noch gesund. Nun gab es ja heute diese Luftangriffe. Ja, ich habe die alles, also ehrlich zu sein, über Video alles überspielt, jede deutsche Nachricht und englische und amerikanische. Aber da muss doch gerade in dir nun heute die Sorge besonders groß sein, ne? Ja, das richtig. Ich habe versucht, wie gesagt, auch Kisten zu anrufen, aber ich könnte nicht. Und ich habe gedacht, heute vielleicht schaffe ich das und Gott sei Dank, mhm, habe ich es geschafft. Mhm. Was meinst du, wann du frühestens wieder irgendwie einen Kontakt herstellen kannst zu deinen Eltern? Also ich werde inzwischen wieder versuchen, bis wenn ich das schaffe, aber mhm, also wie gesagt, wirklich, also ich habe viele Kollegen, die deutsche Kollegen, ich finde, dass ihr Deutscher, also ihr seid also in die richtige Linie sozusagen, also die ihr steht auf die rechte Seite, wie man sagt, dass die Wahrheit, wie es, weil zum Beispiel die Serben, es gibt, viele sagen, dass es gibt nur auf einen Diktator oder auf Despot, wie man das Slobodan Milosevic nennt. Mhm. Also er ist nicht der Einzige, seine ganze Folge ist hinter ihm, also die Serben, sie sind, ich, also das auch meine ja Meinung, sie sind alle so, ich würde nicht sagen, dass nur der Präsident ist so, aber... Es sind sicher nicht alle so, also aber es ist eine große Mehrheit. Da haben Sie auch recht, also nicht alles vielleicht, kann man sagen, aber viele, ich würde sagen. Also Boren, es ist furchtbar, es ist Krieg und Krieg ist immer was ganz Schlimmes und natürlich auch in diesem Fall hoffe ich sehr, sehr, sehr, dass deine Eltern nicht in irgendeiner Weise Leidtragende sein also werden. Also ich denke mir, es geht natürlich, es tut mir mehr leid, wenn ich über meine Familie denke, aber es geht nur nicht nur um mir und nicht nur auf meine Familie, es geht nur auch um viele andere, also die sind auch meine Landleute. Mhm. Und wenn ich mir denke... Jedes Todesopfer ist ein Todesopfer zu viel. Genau. Und ehrlich zu sein, ich habe auch gefürchtet, dass die NATO wirklich nicht eingreift, weil mehrmals hat gesagt, dass die eingreifen werden. Und also du findest es gut, dass die NATO eingreift, obwohl deine Eltern dadurch noch mehr gefährdet sein werden? Ja, aber ich finde das für die einzige richtige Weg. Es gibt keine andere Möglichkeit, die Serben aufzuhalten. Ist klar. Weil die verstehen keine andere Sprache außer der Gewalt, weil die... sozusagen, die haben erstmal in Kroatien sowas gemacht, dann in Bosnien und jetzt machen das gleiche bei uns. Ja. Die wollten nur, also... Also, wir sind auch in Gedanken bei deinen Eltern, wie bei all den anderen Menschen, die gefährdet sind und hoffen, dass es gut geht, dass nichts Schlimmes passiert. Also hoffen und wünschen. Ja, hoffen und wünschen. Alles Gute, Boren. Okay, danke tschüss für das Gespräch. Wieder rein, tschüss. 1.30 Uhr und eine Sekunde. Jetzt machen wir Pause. habe mich gerade um eine Minute vertan. Wir haben jetzt schon 1.32 Uhr und 8 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow. Domian, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ruft ganz einfach an 0180-5678-111. Wenn ihr gestern zugeschaut und zugehört habt, werdet ihr euch erinnern an das sehr nette Fax von Niki, die mir ein Fast-Akt-Foto geschickt hat per Kopie. Heute just finde ich dieses jetzt vor hier. Wieder Niki. Und sie schreibt, hallo Domian, es hat mich sehr gefreut, dass mein Porträt bei euch so gut angekommen ist. Da du mehr von solchen Fotos haben möchtest, habe ich dir heute ein weiteres Bild angehängt. Hier ist es. Ich hoffe, es kommt genauso gut an wie das letzte. Du könntest mir übrigens eine sehr große Freude machen, denn ich habe am Donnerstag, dem 25.03. Geburtstag. Wie wäre es mit einem kleinen Geburtstagsgruß? Tausend liebe Grüße, deine Niki. Liebe Niki, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das ist mir eine große Freude, einem so hübschen Mädel zum Geburtstag zu gratulieren. Jetzt aber sind wir alle gespannt, vor allen Dingen die Fernsehzuschauer, auf das neue Foto. Das neue Foto ist noch freizügiger. Gestern haben wir nicht viel gesehen, nur ein bisschen Busen, ein bisschen Haut. Heute sehen wir schon viel mehr. Ja, das ist meine Zuschauerin Niki. Ist das nicht scharf? Eine sehr schöne, attraktive Frau. Ein bisschen Drall, so wie ich es mag. Nicht so eine Bohnenstange. Also ich habe mich sehr gefreut über dieses Foto und würde mich natürlich über weitere Fotos und Faxe freuen. Liebe Niki, alles Gute im neuen Lebensjahr und ich hoffe, du bleibst uns treu verbunden. Es geht weiter mit Winfried und Winfried ist 52 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Ja, ich habe eigentlich ein Problem, was vielleicht nicht ganz so alltäglich ist. Ja, ich bin ein bisschen nervös im Moment. Domian, geht um Folgendes. Ich bin 30 Jahre verheiratet, glücklich verheiratet. Ich habe drei Kinder, die erwachsen sind. Und meine Frau sagt mir im letzten Jahr, im September 98, dass sie lesbische Gefühle hat und auch Kontakt zu einer Frau aufgenommen hat, wo ich wiederum sagen muss, wo der Mann dieser Frau, die ist auch verheiratet, hat auch Kinder, uns schon bedroht hat, dass wir also keinen Kontakt mit dieser Dame, mit der Frau aufnehmen sollen, auch meine Frau nicht. Und ich weiß direkt nicht, was ich machen soll. Ich bin irgendwo fix und fertig. Wir haben ein Haus, wir haben ein Geschäft und alles steht eigentlich auf dem Spiel. Und, ja. Also sie hat den Kontakt voriges Jahr aufgenommen, weißt du? Wie sieht denn der Kontakt heute aus zwischen der Frau, zwischen deiner Frau und dieser Frau? Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Also sie erzählt dir darüber nichts und spricht nicht darüber? Nein, ja, ich frage sie wohl, aber dann sagt sie mir, das geht dich nicht an. Hältst du es für möglich, dass die eine Affäre, eine Liebesbeziehung haben? Ja. Du kennst diese Frau aber persönlich? Ich kenne sie. Du kennst sie? Ja. Gehört sie zu einem Bekanntenkreis, Freundeskreis? Im früheren Freundeskreis. Ja, und folglich kennst du den Mann auch? Ja. Und der, das habe ich gerade gar nicht richtig mitbekommen, der bedroht euch jetzt oder dich? Ja, er ist ein Choleriker, ist das. Und, also er will diese Verbindung auch unterbinden? Ja. Nur jetzt sagt meine Frau mir, falls ich diesen Mann nochmal unterrichte, weil die erst Schluss gemacht haben, die beiden Damen, also zumindest so inoffiziell, und es läuft trotzdem weiter. Und ich bin dahinter gekommen und sie sagt mir ganz einfach, wenn ich jetzt den Mann informiere, ja, dann wäre alles aus und vorbei. Denn ich möchte ganz gerne mit mir weiterleben, aber ich sag mal, trotzdem fremdgehen mit dieser Frau. Und da werde ich nicht mit fertig. Völlig verständlich. Verständlich. Wie bist du denn dahinter gekommen, dass da doch noch was läuft? Ja, ich muss dazu sagen, in der Beziehung ist sie sehr ehrlich und sie sagt es mir. Sie hat es dir gesagt? Ja, sie sagt mir also wohl... Aber sie sagt dir, gerade hast du mir erzählt, dass sie im Moment nicht darüber erzählt, wie die Beziehung aussieht. Nein, nicht wie die Beziehung aussieht. Sie sagt mir nur halt, wenn sie sich trifft mit ihr und sie hat mir auch gesagt, was einmal erzählt, was eigentlich schon bis dahin abgelaufen ist. Und ja, man fühlt sich irgendwo, ich weiß nicht, ein bisschen überflüssig und total am Ende und irgendwo... Ist das eine Liebesbeziehung zwischen den beiden Frauen? Ja, eine Liebesbeziehung. Leider, ja. Also nicht nur eine reine Sexgeschichte? Nein, wenn es eine Sexgeschichte wäre, könnte ich da besser mit umgehen. Schlaft ihr noch miteinander? Nein. Seit September nicht mehr. Ja. Und sie verlangt von dir... Dass das alles so parallel laufen soll. Ja, sie sagt mir ganz einfach, wenn ich die eine Liebe nicht kriege, kann ich dir auch keine Liebe geben. Aber sie gibt dir doch keine Liebe im Moment. Sie gibt mir jetzt keine, nein, weil, weil sie ja auch erst Schluss gemacht hatte mit der Frau. Und das ist jetzt seit neuestem wieder an. Eine sehr bedrückende Situation für dich, könnte ich mir vorstellen. Ja. da ist es jetzt fast bei einer Wurst, ob das ein Mann ist oder eine Frau. Deine Frau geht dir fremd, ja, und sie schenkt ihre Liebe einem anderen Menschen. Ja, genau. Und da komme ich irgendwo ja nicht gut mit klar. Habt ihr denn beide mal über eure Zukunft geredet, wie das so weitergehen soll? Tja, das ist schwierig. Ich liebe meine Frau noch und sie weiß nicht, ob sie mich noch liebt. Mhm. Aber so, Winfried, kann es ja nicht weitergehen. Nee, ich weiß. Nur was soll ich machen? Ich kann es mir nicht mal leisten, zu sagen, ich nehme irgendwo eine Wohnung, ich ziehe mal zeitlich aus. Also das habe ich, kann ich finanziell nicht. Mhm. Und ja, was soll ich machen? Also lebe ich weiter mit ihr im Haus und halt Frieden und beug mich halt und sag, ja, dann musst du da mal deinen Weg gehen. Mhm. So auf Dauer, wir haben sehr viel Stress miteinander natürlich auch. Denn wenn es zu dem Gespräch kommt, dann streiten wir sehr schnell. Mhm. Und wie sieht denn überhaupt euer Alltag aus? Habt ihr noch einen entspannten Alltag miteinander? Mal ja, mal nein. Ja, aber dieses Thema liegt natürlich ständig in der Luft, ja, ne? Ja. Mhm. Ja. Vor allen Dingen, wenn sie weggeht, dann weiß ich genau, wo sie hingeht. Und, bleibt sie über Nacht auch? Nein, ja, bis jetzt noch nicht. Mhm. Weil diese Frau mit dem Mann auch noch zusammen ist und ja, das wahrscheinlich da geheim halten muss. Ja, ganz muss. Genau. Mhm. Ganz ja, genau. Darf niemand wissen. Vor allen Dingen ist es ja so, da wir ein Geschäft haben, ist meine Frau sehr bekannt hier im Dorf. Mhm. Und die Dame ist auch sehr bekannt hier, mhm, im Dorf. Ist mhm, eine große Bäuerin. Mhm. Ich kann natürlich deine eure finanzielle Situation nicht beurteilen, Winfried. Ich kann dir nur sagen, dass ich glaube, dass du auf Dauer, dass ihr auf Dauer nicht so leben könnt und auf keinen Fall so leben solltet. Und wenn sich da das nicht wieder einrenkt, und das klingt mir nicht so, als würde sich das wieder einrenken, dass über kurz oder lang ihr über eine Trennung nachdenken müsst. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nur wie gesagt, ich liebe meine Frau noch und wie gesagt, wir sind 30 Jahre verheiratet. Ja, aber das nutzt nichts, dass du sie liebst. Entscheidend ist, ob sie dich zurückliebt, nur wenn du sie liebst. Ne? Das ja, darum beugt man sich ja auch. Ne? Ja, du nimmst natürlich wahrscheinlich, du hast ja schon viel in Kauf genommen, aber es bringt ja in dem Sinne gar nichts. Im Gegenteil, du wirst weiter verletzt und gedemütigt. Ja, ja. Und ich meine, du bist nur erst 52 Jahre alt. Ja, ich weiß. 10 Jahre früher wäre es mir lieber gewesen. Mhm. Wenn es dann rausgekommen wäre, wenn sowas gewesen wäre. Mhm. Ja, ich sag mal, nur 52, sagt man so. Man hat noch eine Lebenserwartung von 20 bis 25 Jahren. Mhm. Und das war's dann. Und ja, ich weiß es auch nicht mehr. Also ich müsste ja alles aufgeben. Ich müsste das Haus aufgeben, wir müssten das Geschäft aufgeben. Es müsste ja alles aufgegeben werden. Mhm. Und das hat man sich jahrelang aufgebaut. Mhm. Und jetzt soll man alles aufgeben. Und ja, das tut schon sehr weh. Aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass diese Sachzwänge, ich nenne das jetzt mal Sachzwänge, ja, obwohl ich hohen Respekt davor habe, wenn du sagst, wir haben das aufgebaut und das ja, ist... Ich glaube, dass es nicht gut ist, diese Sachzwänge in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, in den Vordergrund letztendlich, jetzt wir beide reden miteinander, ja, dein Gefühl und deinen seelischen Zustand zu stellen. Mhm. Und darüber nachzudenken, wie man den verbessern kann. Mhm. Oder wie man den entlasten kann. Ja, gut. Und wenn ihr beide keine Möglichkeit findet miteinander, dass sich das wieder einrenkt, mhm, wenn deine Frau das Gespräch gar nicht mehr sucht oder will, und nicht bereit ist, sich von der Frau zu trennen, das musst du natürlich ganz klar wissen, dann musst du dich von der Frau trennen. Ja, sie will das nicht. Also sie sagt mir ganz einfach, wenn ich die Liebe von der Frau bekomme, kann ich dir auch wieder Liebe geben. Und dann können wir auch ganz normal miteinander weiterleben. Ach, das ist doch Unsinn. Ja. Das ist doch völliger Blödsinn. Ja. Sie geht fremd und damit basta. Ja, so sehe ich das ja, auch. Sie sagt immer, ich gehe nicht fremd, das ist was anderes, wenn es um eine Frau geht. Wenn ich jetzt mit einem Mann was hätte, dann würde ich... Das ist völliger Unsinn. Das ist ja, völliger Unsinn. Das kann ich ihr nicht klar machen. Aber das wird sie vielleicht kapieren, wenn sie merkt, wie ernst du darauf reagierst. Wenn sie merkt, dass du wirklich ernsthaft mit dem Gedanken spielst, dich von ihr zu trennen oder auf Distanz zu gehen. Ich meine, man sollte natürlich alles Mögliche unternehmen, um gerade so eine langjährige Beziehung, 30 Jahre, das ist ja nur ein langes gemeinsames Leben, das zu retten. Wenn es aber nicht mehr zu retten ist, dann muss man auch die Kraft haben, wenn es auch noch so wehtut und schwer ist, einen Schlussstrich zu ziehen. Nee, das ist mir völlig klar. Im November war ich so weit, dass ich mir echt das Leben nehmen wollte. Ne? Ja, aber das ist genau der falsche Weg. Ja, weiß ich wohl, da bin ich jetzt auch hinter. Aber zu dem Zeitpunkt war es halt so. Ja. Weil hier wird einfach der Boden unter den Füßen weggezogen. Mhm. Ist mir klar. Und wenn ihr noch in einem kleinen Ort wohnt und gemeinsames Geschäft habt. Ja. Ich würde dir gerne anbieten, dass du dich mit meiner Psychologin nochmal unterhältst jetzt. Ist das in Ordnung? Ja, ist in Ordnung. Mhm. Dann leg mal auf und die Petra wird dich gleich, sobald sie frei ist, wird sie dich zurückrufen. Okay. Ich wünsche dir alles Gute. Domian, ich bedanke mich erstmal. Tschüss, Winfried. Tschüss. Karin, 41. Hallo, Domian. Hallo, Karin. Erstens mal möchte ich sagen, dass du eine ganz tolle Sendung hast. Dankeschön. Ich möchte mich auch für das Team bedanken, die sich immer wieder gemeldet haben. Mhm. Und zu der einen Vorgängerin noch, ich finde es sehr wichtig, über Sexualität zu reden. Mhm. Egal, wie artig, welche Art und Basis die ist. Ne? Und weil gerade unsere Gesellschaft ja so verklemmt ist und man da eine Hoffnung sieht, dass alles mal offener wird. Mhm. Mein Thema ist, gestern hat bei dir eine Tanja angerufen, die gesagt hat, sie kann sehen, was andere denken. Ja. Ja. Aber das hat dann noch nicht so geklappt in der Sendung. Ja, das klappt häufig nicht, weil man da leider zu blockiert ist. Ja. Man hat sofort das Gefühl, man muss was beweisen. Mhm. Ich bin auch sehr begabt auf dem Gebiet. Hellseherisch. Ja. Telepathisch. Telepathisch. Und nun ist die Tanja sehr jung und ich weiß, es ist sehr schwer, mit umzugehen. Mhm. Weil die einen lachen drüber, die anderen klapse, ne? Mhm. Und dass man überhaupt das Leben auf die Reihe kriegt. Also ich lache da nicht drüber. Nee, ich aber die, das Umfeld. Das mag sein, ja. Ja. Mhm. Ich selber lebe sehr zurückgezogen. Es war, wissen von meiner Familie nur ganze zwei Leute. Mhm. Wie macht sich das denn bei dir bemerkbar? Wie siehst du etwas? Wie bemerkst du etwas? Also es ist einfach so, ich gebe dir ein Beispiel. Es wird ein Kind vermisst. Mhm. Ich schaue mir das Foto an, ich weiß, das Kind lebt nicht mehr, ich weiß, wie es umgekommen ist und ich weiß auch den Ort. Das weißt du? Ja, es macht einen fertig, muss ich ja also ehrlich sagen. Man kann sich nicht mitteilen. Warum setzt du dich dann nicht mit der Polizei in Verbindung? Das ist das Problem. Wir hatten auch mal einen Mord hier in unserem Ort. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil es lässt keine Ruhe. Ja? Ja. Es lässt keine Ruhe. Es ist mal, es beschäftigt einen Tag und Nacht. Aber die Sache ist so, die wimmeln das denn ab und Beweise und hier und das. Ja? Das heißt, die Polizei nimmt dich gar nicht ernst. Ja, und das ist immer so ein Schlag ins hintere Kontor, weil man da sehr, sehr sensibel ist. Ja? Gab es denn einen prominenten Fall, ja, bei dem du letztendlich das schon vorhergesehen hast, wie der Fall ausgegangen ist und wo man dann das Opfer gefunden hat? Also letztes Jahr, wo diese ganz vielen Kinder vermisst wurden, und jetzt auch wieder ein junges Mädchen, das habe ich jetzt gesehen, also junge Frau, ist wohl ausländischer Staatsbürger, ja, die vermisst wird, aber da weiß ich, sie lebt nicht mehr. Mhm. Ja, also und das ist, die ist auch schon eine ganze Zeit lang, ist das Verbrechen geschehen. Kannst du für dich selbst auch Dinge wahrnehmen und erahnen? Für meine Persönlichkeit selber ist es sehr schwer. Eher auf andere. Persönlichkeiten, ja. Mhm. Wenn es um andere geht, also jetzt, wenn es ein Verbrechen ist, siehst du das Foto in der Zeitung zum Beispiel. Ja. Aber wenn es jetzt um Verwandte oder Freunde geht, träumst du von denen oder legst du für dich dann die Karten für die Leute oder wie geht das? Ich arbeite ohne Karten. Ich fühle das. Mich befällt eine Unruhe. Mhm. Die raubt, die nimmt mich ganz ein. So dass man wirklich, ich bin ja voll berufstätig, in einem normalen Beruf. Was machst du für einen Beruf? Ich bin im öffentlichen Dienst. Ja. Ja, und ich komme sehr viel mit Menschen zusammen, ich bin da in der Pflege tätig, ja. Ist das für dich so, dass diese, ich bin immer hinhergerissen, ob ich sagen soll, diese Gabe, ist es eine Gabe? Betrachtest du es als Gabe? Ich betrachte es als eine Gabe. Bist du vollkommen abhängig von dieser Gabe und in der quasi eingenommen auch davon? Kannst du dich ihrer gar nicht erwehren? Erwehren nicht, aber ich habe meine zwei Leben. Mhm. Ja, ich habe mein normales Leben, so wie die Öffentlichkeit mich kennt. Und die andere Sache ist, wo ich dann in der Wohnung für mich zurückgezogen lebe, ne? Berate da auch Menschen. Aha, also du empfängst auch Kunden, sag ich mal. Ja, aber jetzt nicht durch Werbung oder so. Also und du sagst denen die Zukunft voraus, quasi. Wenn sie die Zukunft wissen, aber da muss man immer vorausgehen, man muss auch mal in die Vergangenheit gehen. Ne? Wie machst du das denn dann? Du sitzt den Leuten gegenüber und hast du irgendeinen Gegenstand, mit dem du arbeitest? Nein, ich schaue die an. Du schaust die an? Die nur sehen. Ich muss ja den nicht permanent in die Augen sehen, sondern ich sehe sie an und dann ist das wie ein Film, der eigentlich abläuft und ich gebe das wieder. Karin, jetzt bin ich natürlich immer ganz gespannt, wenn ich mit solchen Leuten rede, die so etwas können. Ich habe es gestern mit Tanja auch versucht. Wärst du bereit und imstande, irgendein Experiment mit mir jetzt hier live über den Fernseher zu machen, über den Fernsehsender, übers Radio? Siehst du mich im Fernsehen? Ja, ich sehe dich im Fernsehen. Geht das? Können wir irgendwas machen? Es ist halt so, ganz private Dinge teile ich dir lieber mal privat, also per Fax oder so mit. Und du kannst das lesen und sagen, das ist in Ordnung. So in der Öffentlichkeit, da halte ich mich immer ein bisschen zurück, weil da müsste ich schon wieder oberflächlich sein. Ja, aber das heißt, du kannst jetzt irgendetwas wahrnehmen. Ja. Und du kannst auch irgendwas ganz Privates wahrnehmen. Ja. Dann sage ich dir jetzt, ich gebe dir jetzt quasi freie Hand und freies Feld. Du darfst das jetzt sagen, was du wahrnimmst, wenn es auch sehr privat ist. Ja, da halte ich mich zurück, weil ich habe da meine Kriterien. Also ich sag dir ein paar Dinge. Fangen wir mal an in der Kindheit. Die war teilweise nicht so schön. Du hast auch einen strengen Elternteil gehabt, dominanten Elternteil. Jetzt mal ganz abzusehen jetzt von deiner Sexualität und von deiner Entwicklung. Für mich ist das immer gleich, ob jetzt zwei Männer, zwei Frauen oder Pärchen. Das spielt also keine Rolle. Das ist ja sehr schwierig, weil über mein Leben sehr viel bekannt ist durch das Buch. Ich sehe dich aber nicht so oft, weil ich, wenn ich arbeiten muss, geht das nicht. Nur wenn ich eben sagen kann, ich kann mir das von der Zeit her leisten. Also daher weiß es ja so, viele Leute erzählen was und im Hintergrund spielt sich auch was anderes ab. Ich wäre sehr beeindruckt, sage ich dir, wenn du mir jetzt irgendetwas sagen könntest, was ich öffentlich noch nie erzählt habe, was auch nicht in meinem Buch steht, was ich mit Hella von Sinnen rausgegeben habe. Das habe ich nicht gelesen. Ja. Ich versuche es mal. Du warst kein Wunschkind. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Du warst kein Wunschkind. Aber, weißt du, das ist ja so, man ist kein Wunschkind, aber man spürt das doch immer im feinstofflichen Bereich. Nee, kann ich nicht bestätigen. Ich bin sehr, sehr geliebt worden von meinen Eltern und sehr umsorgt worden. Das war, um es zu verdecken. Gut, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich bin jetzt so interessiert an einer Information, zu der ich dir sagen kann, Wahnsinn, das stimmt ja. Das weiß ich nicht. Ja, das ist das, was einen jetzt schon wieder verwirrt, weißt du, weil möchtest du jetzt was von der Zukunft wissen? Sage mir etwas oder von deiner jetzigen Beziehung, wo du lebst? Sage etwas aus der Gegenwart oder aus der Vergangenheit. Die Zukunft, die möchte ich gar nicht vorher wissen. Also, du hättest sicherlich, sagen wir es mal jetzt im Beruflichen, mehr aus dir machen können. Das ist ein Allgemeinplatz, kannst du jedem sagen. Von der Intelligenz her und von deiner Begabung her. Aber du hast manchmal ein bisschen Angst, dich zu arg auf Menschen einlassen zu müssen, auf fremde Menschen. Ist mir zu allgemein. Sag mir was Konkreteres. Das passt jetzt auch wieder auf 100.000 Leute zu. Was konkret möchtest du jetzt wissen? Das ist immer so eine Sache. Was konkret? Ich kann mich da immer nur auf eine Sache konzentrieren und dann muss ich von vorne anfangen. Sicherlich, du weißt das, du hast es erlebt und daher ist es dann allgemein und abgehakt für dich. Ja, aber wenn du sagst, du hättest mehr aus dir machen können, das ist ein Satz, den kannst du fast jedem Menschen sagen. Nee, kann man nicht. Das kann man nicht probieren. Und zwar nicht nur von der Intelligenz. Ich meine, gerade das war ein gutes Beispiel. Wenn du sagst, ich war kein Wunschkind, das ist sehr konkret. Ja. So, wie gesagt, da kann ich jetzt nicht drauf reagieren, weil ich das nicht weiß. So etwas in der Richtung würde ich gerne noch von dir hören, dass du sagst so und so und so, dass es da passiert oder im Moment ergeht es dir in der Liebe so und so. Im Moment in der Liebe bist du zufrieden mit dir, ja. Aber es ist so, du hast auch ein großes Misstrauen. Ja, was du überspielst, deinem Partner. Aber da müsste ich jetzt wieder dein Bild vom Partner sehen, um zu sagen, der ist dir treu, ihr passt zusammen und du brauchst dir keine Gedanken machen. Ja? Bei dir ist das Fremdgehen, kann mal vorkommen, ist aber selten, wenn du in einer festen, stabilen Beziehung lebst. Ja? Die erste große Liebe, die ich hatte, kannst du mir darüber was sagen? Die erste große Liebe... Ja, die ist auseinandergegangen, weil, Ich bin im Moment zu. Geht nicht, ja. Also es ist schwierig, es ist sehr schwierig. Wahrscheinlich. Aber ich schicke dir gerne was zu. Mach das mal, ja. Ja, das ist immer die Beweise bringen, ja, gleich sofort ad hoc, ja. Ja. Weil wenn ich das Foto, dann sitze ich an meinem Computer und dann läuft das. Ne? Das ist immer so, man muss jetzt sofort was erbringen. Ne? Aber schreib mir bitte ganz konkrete Sachen. Ne? Also ja, nicht das Dinge, kann ich dir machen. Ja, wenn mir sehr recht. Das kann ich dir machen. Wenn du mir das schickst, lese ich es dann auch hier nochmal vor, dann hat das Publikum auch was davon und die Leute werden sich ja nicht erinnern. Sicherlich, und du kannst das, was du nicht vorlesen willst, das kannst du lassen. Ich habe ja nichts zu verbergen. Nee, aber ich denke immer, so manche Dinge, die einen ganz persönlich betreffen, kann man dann auch selber entscheiden und so. Und das finde ich richtig, weil dann ist es nicht jetzt eine Beeinflussung oder so, sondern es ist einfach deine Entscheidung, was möchte ich. Und das ist ja auch unheimlich wichtig. Ich harre dir Dinge, was uns der Postbote bringt. Bin ganz gespannt und danke dir für deinen Anruf. Könnte ich noch eine Autogrammkarte haben? Ja, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Ja, in Ordnung. Okay, ne? Tschüss Karin. Tschüss. Tschüss. Peter, 33. Ja, hallo Domia. Hi. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Und ich bedanke mich erstmal im Vorwege bei deiner ganz, ganz lieben Redaktion und bei dir selbst auch, bei deiner tollen Sendung. Vielen Dank. Und zwar möchte ich heute über das Thema reden, deutsche Beziehung zu einer Türkin. Mhm. Und du hattest in deiner Sendung vor anderthalb Wochen eine Tülay. Ja. Kannst du dich noch erinnern? Gut, ja, sehr gut. Mhm. Ja, und der Tülay möchte ich eigentlich auf diesem Wege Mut zusprechen, weil ich bin mit einer Türkin seit einem Jahr auf der Flucht. Auf der Flucht? Ja. Wir hatten vor 2 Jahren eine Beziehung angefangen, die so angefangen hat, dass man, wir hatten auf der gleichen Arbeitsstelle gearbeitet. Mhm. Und haben uns dann näher kennengelernt, sind mal zum Essen gegangen mittags. Wie alt war sie? Ist sie? Sie ist 23. 23. Mhm. Ja. Mhm. Und aus dieser Beziehung haben wir festgestellt, es wird mehr. Mhm. Und haben dann versucht, eine heimliche Beziehung aufzubauen. Das heißt, nicht mal meine Familie, nicht mal ihre Familie wusste davon. Warum und deine Familie auch nicht? Das kam erst zum späteren Zeitpunkt. Meine Familie zuerst, weil sie es nicht wollte. Mhm. Warum wollte sie es nicht? Sie hatte zu viel Angst. Dass es irgendwie durchsickert, oder wie? Ja, dass das zu viel durchsickert und ich habe auch ein konservatives Elternhaus gehabt. Mhm. Und da gab es sowas nicht. Mhm. Also auch eine jede Ablehnung? Jede andere Beziehung ja, aber eben zu einer Türkin eben nicht. Mhm. Also das gleiche unsinnige Verhalten auf der deutschen Seite, wie es auf der türkischen Seite ist. Ja, natürlich. Mhm. Also es gibt da genau solche Sachen wie auf der türkischen Seite, bloß eben nicht so krass, weil der Glauben eben anders ist. Mhm. Ich bin evangelischen Glaubens und sie ist islamischen Glaubens. Ja. Warum ganz, ganz genau und konkret hat sie es zu Hause nicht erzählt? Vor was hat sie Angst? Sie hat Angst gehabt, dass es herauskommt, dass sie dann in die Türkei verfrachtet wird und dort in einem Cousin oder einem Mann aus ihrem Dorf, den sie nicht kennt, verheiratet wird. Also dieser Kelch war bislang an ihr vorbeigegangen, ja, obwohl sie schon 23 war. Ja, sie hatte oft Angebote bekommen, auch in ihrem Elternhaus, aber die hat sie immer abgelehnt. Mhm. So, jetzt sagst du, ihr seid seit einem Jahr auf der Flucht. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass es vor einem Jahr herausgekommen ist, nachdem die Brüder uns nachgefahren sind und entdeckt haben, dass wir eine heimliche Beziehung führen, mich schwer verletzt haben. Was haben sie gemacht? Sie haben mir die Arme und die Beine aufgeschlitzt mit dem Messer. Wo? Im Auto? Oder? Nein, das ist aus einem Disco-Besuch heraus entstanden. Ja. Ich bin nach einem Disco-Besuch überfallen worden von 4 Türken und ich wurde aufgefordert, eben die Finger von dieser besagten Frau zu lassen. Mhm. Sie haben die Arme aufgeschlitzt? Ja, sie haben mir die Arme zerschnitten. Wie, die ganzen Arme von oben bis unten? Ja, vom oberen Schulternblatt bis runter zu den Fingern und auch die Beine als Warnung. Die Beine auch von oben bis unten aufgeschnitten? Ja, sie haben mir eben dann auch gedroht, wenn ich diese Beziehung, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt, nicht einstelle, dass sie mich noch schlimmer bestrafen werden. Mhm. War deine Freundin dabei, als das passiert ist? Nein, sie war nicht dabei. Sie hatte immer nur bis 11 Uhr Ausgang. Mhm. Und wenn sie später als 11 Uhr nach Hause kam, hat sie selber Prügel bezogen. Mhm. Also, du bist überfallen worden von den 4 Leuten. Schwer verletzt worden, kann man schon sagen. Und bist du ins Krankenhaus dann gekommen? Ja, ich habe habe mich im Krankenhaus behandeln lassen. Hast du Anzeige erstattet? Ja, ich habe auch Anzeige erstattet. Wusstest du denn, dass es sich um die vier Brüder handelt? Ich wusste nicht, dass die Brüder waren an dem Abend nicht dabei. Mhm. Sie haben es durch Mittelsmänner machen lassen. Ach so, ja. Weil der eine Bruder auch vorbestraft ist und auf Bewährung damals war. Wie hat deine Freundin darauf reagiert, als sie das erfahren hat? Erschreckend. Sehr erschreckend, weil sie an dem gleichen Abend von den Brüdern zu Hause im Elternhaus verprügelt wurde. Deshalb, weil sie mit ihr in Kontakt hat. Ja, man hat versucht, über sie herauszubekommen, dass sie, ob sie was zugibt, und sie hat alles abgestritten, dass wir nur Arbeitskollegen wären und dass wir uns nur von der Arbeit her kennen und dass wir uns nur zum Kaffee getroffen hätten. Und Waren diese Vorfälle jetzt, also deine Verletzung und dass deine Freundin verprügelt worden wurde, war das ausschlaggebend dafür, dass ihr euch auf die Flucht begeben habt? Nein, der ausschlaggebende Punkt, warum wir auf die Flucht gegangen sind, war, nach diesem Vorfall habe ich erst mit meiner damaligen, also mit der Freundin besprochen. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, da erstmal Ruhe zu bewahren und es noch heimlicher zu machen. Das flog aber auf, weil die Brüder uns ständig kontrolliert haben. Bist du nochmal attackiert worden von ihnen? Ja, wir sind beide attackiert worden, und zwar in meiner gemeinsamen Wohnung. Also ich hatte eine Wohnung und ich hatte ihr einen Haustürschlüssel gegeben. Und es kam zu dem besagten Tag, wo ich dann mit ihr zusammen in meiner Wohnung eben Kaffee getrunken habe. Was ist da geschehen? Die Brüder haben an der Haustür geklingelt, ich habe geöffnet, und die sind dann in die Stube gestürmt, haben sie in den Hahn herausgezogen. Ich wollte dazwischen, dann haben sie mich mit Fußtritten attackiert und haben mir gesagt, so dass sie wiederkommen werden und mich umbringen werden. Liebe Peter, ich finde das über die Familie ausschauen bedauerlich, weil unsere Sendung gleich vorbei ist und ich kann mich jetzt nicht weiter mit dir unterhalten. Sag mir doch bitte noch, wie macht ihr das? Wie ihr seid ein Jahr auf der Flucht. Wir sind jetzt durch die Staatsanwaltschaft auch gedeckt, wir haben andere Namen. Mhm. Und wir werden jetzt am Samstag normal umziehen. Wir sind jetzt innerhalb eines Jahres dreimal umgezogen, weil die Brüder uns immer wieder gefunden haben. Mhm. Habt ihr denn da jetzt, wo ihr seid, auch Arbeit? Und ja, wir haben jetzt zurzeit Arbeit, aber ich weiß jetzt in der Zukunft eben nicht, wie es aussehen wird, weil wir durch jeden Umzug eben auch unsere Arbeit verlieren. Mhm. Wie schrecklich. Wir haben keine Verbindung zu unseren Familien, keine Verbindung zu unseren Freunden. Wir mussten alles abbrechen und darum wollte ich auf diesem Weg auch Tülay sagen, nicht mal ihre beste Freundin darf wissen, was sie vorhat. Ja. Und sie brauchen ein finanzielles Polster und... Peter, jetzt muss ich dich leider abbrechen. Die Sendung ist vorbei. Ich wünsche euch beiden von ganzem Herzen alles Gute. Ja, und verabschiede mich jetzt. Diesen Weg ist nur... Okay, tschüss. Das war's.